Deutschen in der Tschechoslowakei sind weder wehrlos noch sind verlassen. Das können wir nicht. Sind weder wehrlos noch sind verlassen. Das können wir nicht.